Kundgabe 5094. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.03.1951. Geistiger Reichtum. Nehmet hin und esset. Arbeit im Jenseits. Einen unermesslichen Reichtum bedeutet die Entgegennahme der Kundgaben aus dem geistigen Reich, so sie ihren Ausgang haben, in mir, dem Urquell allen Wissens, das der Wahrheit entspricht. Denn diese Kundgaben vermitteln euch Menschen ein Wissen, das die Grundlage ist zur ewigen Seligkeit. Sie beschaffen euch einen Reichtum, mit dem ihr arbeiten könnet auf Erden schon und nach eurem Leibestode im geistigen Reich. Es sind geistige Schätze, deren Wert ihr erst ermessen werdet, so ihr alles Irdische werdet abgelegt haben und ihr euch in einem völlig anderen Reich befindet, als diese Erde für euch ist, wo alles Materielle ausgeschaltet ist und nur in geistiger Weise gewirkt und geschaffen wird, wo ihr völlig andere Schätze benötigt, um ein rechtes Leben führen zu können und wo euch diese geistigen Schätze unendlich beglücken werden, denn sie allein gewährleisten euch ein Leben in der Ewigkeit. Sie allein machen euch fähig, tätig zu sein nach meinem Willen. Und darum will ich die geistigen Schätze euch schon auf Erden zugänglich machen. Ich will, dass ihr sammelt, solange ihr auf Erden seid und euch einen Reichtum erwerbet, der euch zu seligsten Bürgern der geistigen Welt macht, wie es eure Bestimmung ist, seit Ewigkeit. Darum aber will ich nicht nur euch, sondern allen Menschen geistige Schätze austeilen und euer vermehrtes Wissen davon abhängig machen, wie ihr das wenige Wissen auswertet. Ich will euch geben, auf dass ihr die Gaben weiterleitet und dann auch desto mehr selbst empfanget. Ich will der Menschheit die Wahrheit vermitteln von oben, auf dass sie unverfälscht empfangen wird und ihr zum Segen gereiche. Dass die Menschen selbst sie immer wieder verbilden, soll mich nicht abhalten, sie stets in aller Reinheit zur Erde zu leiten. Und ihre Empfänger werden stets über einen großen Schatz verfügen können, den sie an ihre Mitmenschen austeilen sollen, gleich wie ich es getan habe mit den Worten: Nehmet hin und esset. Nehmet hin und trinket. Tue dies zu meinem Gedächtnis. Empfangen sollet ihr und austeilen, was meine Liebe euch bietet von oben, mein Wort, das ihr in seinem Wert nicht ermessen könnet. Dann arbeitet ihr auf Erden schon eurer einstigen Bestimmung gemäß. Dann vermehret ihr euren geistigen Reichtum ums Vielfache. Und bei eurem Ableben werdet ihr auf ein gesegnetes Erdenleben zurückblicken können. Habt ihr euch doch geistige Schätze gesammelt, die ihr mit hinübernehmet in die Ewigkeit. Solange ihr auf Erden weilet, ist euch der Wert geistiger Gaben nicht voll bewusst. Dennoch solltet ihr glauben, was ich euch sage, und eifrig streben, ihren Besitz zu erhöhen. Und ihr werdet nicht enttäuscht sein, sondern erkennen, dass ihr Wert alles übertrifft, was je die Erde euch bieten konnte. Und ihr gern alles Irdische zurücklasset, um des geistigen Besitzes willen, der euch drüben erwartet und euch ewig selig macht. Mein Wort soll euch genügen, dass ihr glaubet, ansonsten euch meine Gaben nicht in dem Maß zugehen können, wie es ein tiefer Glaube gewährleistet. Darum erwerbet euch geistige Güter, solange ihr auf Erden seid, auf dass ihr reich gesegnet in das geistige Reich eingeht, so euer Erdenleben beendet ist. Amen.